der hört, wie ihm Allahs Zeichen verlesen werden und hierauf hochmütig in seinem Unglauben verharrt, als ob er sie nicht gehört hätte. So verkünde ihm schmerzhafte Strafe.